Das Copan spiegelt die Geschichte Brasiliens und es ist ein Symbol für die Stahlbetonarchitektur. Also für mich hat das hier etwas Diktatorisches, echt. Nee, so kann man das nicht sagen. Wer hat denn schon mal in einer Diktatur gelebt? Wer sowas sagt, hat keine Ahnung. Eine Diktatur ist was ganz anderes. Ich habe mal mit einer Architektin aus dem Stab von Jean Nouvel gesprochen. Sie hat mir erklärt, wie sehr das Werk Oskar Niemeyers, insbesondere das Copan, aus der Architektur des Stahlbetons herausragt. Edificio Copan. Leben im größten Wohnhaus der Welt. Ein Feature von Tom Noga. São Paulo ist immer eine Stadt ohne Wahrzeichen gewesen. Anders als Brasília und vor allem Rio de Janeiro mit der Christusstatue und dem Zuckerhut. São Paulo hat nichts, was so weit herausragt, außer dem Copan. Wenn es nicht schon das Wahrzeichen dieser Stadt ist, wird es das bald sein. Jeder kennt es. Wenn ich ein Taxi nehme, muss ich dem Fahrer nur sagen, zum Edificio Copan. Keine Adresse, nichts. Heute würde niemand mehr auf die Idee kommen, so etwas wie das Copan zu bauen. Es ist ökonomischer, 4 oder 5 separate Gebäude zu errichten. Das Copan dagegen besteht aus 5 Blöcken, die zusammen ein S bilden. Carlos Lemos. Er hat das Copan erbaut. Nach Plänen von Brasiliens Star-Architekt Oskar Niemeyer. 32 Etagen sahen die Pläne vor, mit 1160 Apartments in 6 separaten Blöcken, mit 72 Geschäften, einem Theater, Kino und Hotel sowie 2 Parks. Der eine vor dem Haupteingang, der andere auf einer Freifläche im 1. Stock. 5000 Menschen leben heute im Copan, damit ist es das größte Wohnhaus der Welt. Carlos Lemos ist Jahrgang 1925. Er empfängt auf dem Balkon seiner Wohnung, über den Dächern São Paulos, mit Blick aufs Copan. Eine sehr schöne Konstruktion. Die Wellenform ist einzigartig, eine Augenweide. Ihr Entstehen verdankt sie einem Zufall. Als das Copan geplant wurde, hat die Baugesellschaft 4 Grundstücke im Zentrum von São Paulo gekauft. 2 von der katholischen Kirche, das 3. von einem steinreichen Mann und das 4. von einer Autowerkstatt. Die Lage der Grundstücke gab die Form eines S vor. Das Copan ist eigentlich ein Gebäude, was sehr eng mit der Stadt verbunden ist, wo sozusagen in dieser Erdgeschossebene, wo ja auch Läden sind und Cafés und so, wo es wirklich eine Verknüpfung gibt von der Öffentlichkeit, die von draußen kommt, zu den Leuten im Haus. Maren Hanak, Architektin, Stadtplanerin und Professorin für Städtebau an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Sie hat zum Thema architektonische Großprojekte geforscht und publiziert. Vom Copan ist sie begeistert, spätestens seit sie es vor ein paar Jahren besucht hat. Ich glaube, es gibt bestimmt Läden, die eher von den Leuten im Haus frequentiert werden, so Wäschereien und so vielleicht. Aber es gibt zum Beispiel die Bar, in der es angeblich den besten Kaffee von ganz São Paulo gibt, die wird auch von anderen Leuten frequentiert. Ne? Café Floresta. Ich habe da auch mehrmals Kaffee getrunken. Und angeblich gibt es da den besten Kaffee, weil die den Kaffee reimportiert haben oder zumindest den Kaffee gekauft haben, der normal exportiert worden wäre. Ne? Weil die Brasilianer haben immer den guten Kaffee exportiert und den schlechten haben sie dann für ihre eigenen Leute genommen. Fala, doutor. Chef, foram 2 Sicilias. 8. Um suco. 14, 22. Adelino, um cafezinho, por favor. Obrigado. Coming in? Hallo, Kami. Und tem que ser atores aqui. Das muss warten, bis ich wieder im Büro bin. Falei que o senhor está sempre na imprensa. Então, tem que esperar. Edir Sabino, ein schlaksiger Mann mit zottligen Haaren, grauem Bart und Nickelbrille. Er trägt Freizeitkleidung, Jeanshemd und Khaki-Hosen. Edir Sabino ist ein Internetunternehmer. Seine Firma handelt mit medizinischen Geräten. Er wohnt in Block D des Kopan, im obersten Stockwerk, dem 32. Só que ele tem que esperar. Noch ein bisschen Geduld, bitte. Ich schick's dir gleich. Ich arbeite drüben auf der anderen Straßenseite. Ein paar Mal am Tag komme ich auf einen Kaffee ins Floresta. Auf einen Cafezinho, typisch brasilianisch. Der Kaffee hier ist sehr gut. Exportqualität. Ich trinke ihn ohne Milch. Cafezinho preto, forte. Obrigado. Danke, kann ich noch weißen Zucker haben? Ah, mas eu quero com açúcar branco. Danke. Obrigado. Brasileiro toma com muito açúcar, mas eu tomo só. Die Brasilianer nehmen viel Zucker. Um pouquinho. Ich nur ein bisschen. Ja. Desde o primeiro dia. Oscar Niemeyer tinha um escritório em São Paulo. Ich war vom ersten Tag an beteiligt an der Planung des Copan. Oscar Niemeyer hatte ein Büro in São Paulo. Er war mein Boss. Ich war damals 27, 28 und hatte schon als Student drei Gebäude für eine Bank entworfen. Er brauchte jemanden, der sein Büro in São Paulo leitet. So kam es, dass ich dabei war, als das Copan geplant und entworfen wurde. Oskar Niemeyer ist eine ganz schillernde Persönlichkeit, einer der ganz großen Helden, die immer noch Leute inspirieren. Er ist auch ganz sicher einer der ganz großen Egomanen, die häufig ihre gestalterischen Vorstellungen vielleicht der tatsächlichen Benutzbarkeit übergeordnet haben, obwohl er das nie so gesagt hat. Er hat immer gesagt, ja, das ist alles ganz rationell hergeleitet, was er da tut. Aber ich glaube, heute ist man sich schon weitgehend einig, dass er einen ganz starken ästhetischen Gestaltungsanspruch damit verbunden hat. Ich erinnere mich noch, wie wir Kinder mit meinen Eltern nach São Paulo gefahren sind. Ich war damals 6, 7 Jahre alt und das Copan noch im Bau. Wir sind hier unten vorbeispaziert mit meinen Tanten. Wir kamen vom Land und waren total überwältigt. So viele Menschen, so viele Autos. Es gab sogar Straßenbahnen. Als ein Bus vorbeifuhr, habe ich die Hand meiner Tante festgedrückt. Was ist das denn? Verrückt, nicht wahr? Das war eine ganz andere Welt. Lange bevor São Paulo zum Großraum mit 22 Millionen Einwohnern geworden ist. Quanto dá, seu Adelino? Was macht das? Quatro. Quanto? Wie bitte? Quatro reais. Obrigado. Até. Danke, bis dann. Tá bom? Sollen wir? Meu pai com os meus tios, lá na década de 60, eles pensavam... Anfang der 70er haben mein Vater und seine Brüder sich gedacht, die Kinder werden später in São Paulo studieren. Lass uns dort ein paar Wohnungen kaufen. Ich komme aus einem kleinen Dorf, über 1000 Kilometer entfernt, und São Paulo ist von dort die nächste große Stadt. Sie haben in Block B gekauft. Dort sind die Wohnungen sehr klein. Eher Studios mit weniger als 30 Quadratmetern, insgesamt 20 pro Etage. Als ich geheiratet habe, wurde uns das zu klein. Deshalb haben wir eine größere Wohnung in Block F gekauft. Wir haben sie immer noch, aber vermietet. Und als auch das zu klein wurde, sind wir in den obersten Stock von Block D gezogen. Dort sind die Wohnungen sehr groß. Pro Etage gibt es 2. Wir haben beide im 32. Stock gekauft, die Wände herausgerissen und sie zusammengelegt. Jetzt haben wir die größte Wohnung im Copan mit 440 Quadratmetern. O maior apartamento do prédio, então cerca de 440 metros quadrados. 32º andar. Ah, Mir gefällt es hier sehr. Das Copan ist eine Ikone. Wenn ich Leuten erzähle, wie ich lebe, heißt es immer, wow, im Copan. Alles ist um die Ecke. Da unten meine Bank, gegenüber ein Supermarkt, zwei Häuser weiter, mein Büro. Direkt vor dem Eingang eine Bushaltestelle und einen Block entfernt die U-Bahn. Alles fußläufig, wie ein kleines Dorf im Zentrum dieser chaotischen Stadt. Und dann diese Aussicht. Von hier oben liegt mir die ganze Stadt zu Füßen. Heute ist es leider bewölkt, aber bei klarem Himmel sind die Sonnenuntergänge atemberaubend. Wow. Aber klar, man sieht nur Beton. Es gibt in den 20er Jahren, 30er Jahren, auch noch 50er Jahren eben ganz viele Architekten, die sich mit dieser Frage von Automatisierung im Wohnen beschäftigen, nicht nur in der Produktion von Wohnräumen, sondern auch im Betrieb. Das kommt aus so einer ganz allgemeinen, sehr positiven Sicht auf Maschinen und Zukunft. Was man sich vorgestellt hat, das nimmt einem viel, viel Arbeit und viel Mühe ab. Ursprünglich sollte das Copan eine Touristenattraktion werden, zum 400. Jahrestag der Gründung Sao Paulos im Jahr 1954. Gebaut von der Compañía Pan Americana de Hotéis y Turismo, abgekürzt Copan. Damals herrschte Aufbruchstimmung in Brasilien. Geplant war ein architektonischer Komplex mit einem Theater, einem Kino, mit Restaurants, Galerien, Wohnungen und einem Hotel. Aber wegen politischer und ökonomischer Probleme ist das Copan erst 1966 eingeweiht worden. 2 Jahre, nachdem das Militär die Macht in Brasilien übernommen hatte. Und von unseren Plänen konnten wir vielleicht die Hälfte umsetzen. Até que chegou o ano, acho que 1956, 57, não me lembro bem. Im Jahr 1956 oder 1957, ich erinnere mich nicht mehr genau, bekam Oscar den Auftrag, Brasília zu bauen, die neue Hauptstadt. Er durfte keine anderen Projekte mehr verfolgen, weil er einen Exklusivvertrag unterschrieben hatte. Ich habe das Copan von ihm übernommen und fertiggestellt. Alle Änderungen sind von mir. Und Oscar und ich sind Freunde geblieben bis zu seinem Tod vor ein paar Jahren. Ein großes Gebäude, was wie eine Stadt ist, da gibt es Wohnungen durchaus verschiedener Größe, da gibt es auf dem Dach Freiflächen für die Bewohner und einen Kindergarten, da gibt es Läden, also sozusagen alles, was man zum Leben braucht. Das kommt aus so dieser Vorstellung, dass man es organisieren kann wie eine Fabrik eigentlich. Ne? Wohnen ist so auch so ein bisschen fordistisch gesehen, dient der Reproduktion der Kräfte und da braucht man eben außer einer Wohnung noch diverse andere Sachen. Ah, da sind ja die Kinder. Chegaram as crianças. Meine Frau Naira. Das, minha esposa, Naira. Daniel. Daniel. Esse aqui gosta de futebol. Er ist verrückt nach Fußball und spielt immer hier in der Wohnung. Essa é Helena. Das ist Helena, eine echte Abenteurerin. Sie liebt Radfahren. Komm, zeig uns das mal hier oben. Sentar aqui. Tica, lá sozinha. Você vai atrás. Você vai ficar de cenário. É que eles estão me filmando. O que você quer fazer? Setz dich mal auf dieses Dreirad. Hinter mich. Und jetzt warte einen Moment. Esse barulhinho. Kann mal jemand diesen Lärm ausmachen? Alá, alá. Wenn es woanders nicht geht, müssen die Kinder halt hier oben spielen. Tá vendo? Como a gente não tem uma área de lazer lá embaixo, então a gente brinca aqui em cima. Fala, Lininha. Sprich, Lininha. Was gibt es? Ich habe eine Frage, Dono Afonso. Was hast du denn auf dem Herzen? Es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe, Don Alfonso. Was denn, meine Liebe? Eine Mitbewohnerin fragt, warum unser Hausgeld um 10.000 Reals erhöht worden ist. Ja, das ist für das Weihnachtsgeld meiner Leute. Wird das dann im nächsten Monat in der Abrechnung aufgeführt? Aber natürlich. Ich verstehe. Sonst noch etwas? Nein, vielen Dank, Don Alfonso. Tá bom? Fala, querido. Tudo bem? Você tá bom? Obrigado. En el Copán vivimos hace solo 4 años. Decidimos. Wir leben seit 4 Jahren im Copán. Ins Zentrum sind wir wegen der guten Verkehrsanbindung gezogen. Vorher hatten wir in einem anderen Viertel gelebt, sehr schön und ruhig, mit einem Park vor der Tür. Aber wir wollten ein Kind und damit wurden die Dauerstaus in Sao Paulo zum Problem. Pasa que bueno, fue un poco casualidad, ¿no? Tal vez porque buscábamos algo por el centro, pero más acá al lado, hacia Higienópolis. Im Grunde war es Zufall. Wir haben im Zentrum gesucht. Aber eher am Rande, in einem Viertel wie Higienópolis. Mal war die Wohnung zu teuer, mal stimmte etwas mit den Papieren nicht oder es hat sonst wie nicht gepasst. Bis wir eine Wohnung im Copán besichtigt haben. Und jetzt sind wir hier. Cristina Peralta und Gustavo Espandau leben in Block A des Copán. Sie ist Spanierin aus einem kleinen Dorf in Katalonien, er Argentinier aus Buenos Aires. Beide sind Juristen, arbeiten aber als Übersetzer und Spanischlehrer. Sie haben sich im Floresta auf einen Kaffee getroffen. Ihr Sohn Julio fährt im Eingang des Copán Bobbycar. Mit Kind im Copán? Das ist super einfach. Echt? Du kannst alles zu Fuß erledigen, ohne Auto. Alles ist um die Ecke. Zur Kinderkrippe sind es keine 10 Minuten. Zur U-Bahn 5. Ärzte sind um die Ecke. Bis ins Jahr 2012 hatten wir ein Auto. Aber wir haben es abgeschafft. Lohnt sich nicht. Wir haben es 2-3 Mal im Monat benutzt. Oder mal am Wochenende. Das hat sich nicht rentiert. Also haben wir es verkauft. Hallo, Menino. Empezando por creando una área para una plaza, no para niños exclusivamente. Cuatro reales. Arriba hay espacio. Se puede plantar árboles, hacer una plaza. Aber was fehlt, sind Spielplätze. Im ersten Stock auf den Freiflächen ist Platz genug. Man könnte Bäume pflanzen und Geräte aufstellen und Bänke für Eltern, damit sie den Kindern beim Spielen zusehen können. Aber dort darf niemand hin. Vor kurzem haben wir in der Gasse neben dem Haupteingang mit ein paar Kindern Fußball gespielt. Ein Pförtner kam raus und sagte uns, das sei verboten. Wo gibt's denn sowas, dass Ballspielen auf der Straße verboten ist? Wenn die Hausordnung es nun mal nicht erlaubt? Von Hausordnung hat der Typ nichts gesagt, nur dass es verboten ist. Steht wahrscheinlich in der Hausordnung. Ich glaube, die sind es nicht gewohnt, dass hier wieder Kinder leben. Die Altersstruktur im Haus ändert sich gerade. Ihnen gefällt nicht, dass wir Eltern unseren Kindern viel Freiheit lassen. Sie fänden es besser, wenn die Kinder nur in einem abgegrenzten Raum spielen würden. Dabei ist diese Gasse doch einer der Vorteile am Copán. Die Kinder können dort rennen, Fußball spielen, Radfahren oder Rollschuh laufen. Hier, das ist Oskar Niemeyer mit 2 Direktoren der Baufirma. Und hier, das bin ich, zu Besuch in seinem Studio in Rio de Janeiro. Ich zeige ihm den Fortgang des Projekts. Afonso Celso Prazeres de Oliveira, Jahrgang 1938. Massige Figur, förmlich gekleidet, in Stoffhose und knitterfreiem Hemd. Er ist der Sindico des Copán, der Verwalter. Seit der Eröffnung des Gebäudes im Jahr 1966 bewohnt er ein Apartment von 80 Quadratmetern im Block A. Während der Militärregierung hat Dono Afonso, wie ihn alle nennen, für die Bundesregierung gearbeitet. Nach Brasiliens Rückkehr zur Demokratie im Jahr 1985 für den Staat São Paulo. Er ist studierter Betriebswirt und hat nach eigener Aussage eine militärische Ausbildung mit Schwerpunkt Bekämpfung von Terrorismus. Das ist Oscars Nachfolger, Carlos Lemos, ziemlich jung, gerade erst das Studium beendet. Er hat das Copan gebaut. Und das hier sind Fotos aus dem Jahr 1955. São Paulo war damals eine Boomstadt. Man sieht überall am Horizont neue Hochhäuser aufragen. Ich habe den Bau des Theaters gestrichen, auch den des Hotels direkt daneben. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil die Banken mich dazu gezwungen haben. Die Räumlichkeiten, die fürs Theater vorgesehen waren, wurden für eine Ladenzeile genutzt. Auch die Gärten, die wir für den ersten Stock entworfen hatten, wurden nie gebaut. Stattdessen sind dort Büros. Hinauf führt eine steile Außentreppe. Geplant war aber eine umlaufende Rampe mit fliegenden Treppen. Alles sollte offen sein. Aber die Rampe war unmöglich innerhalb des Budgets zu bauen. Deshalb wurde sie durch die Treppe ersetzt. Anfangs sah sie schön aus, aber heute ist sie komplett vergittert. Sie sieht aus wie ein Vogelnest. Manchen Änderungswunsch der Banken habe ich verweigert. Sie wollten zum Beispiel, dass ich die Wohnungen umplane. Alle sollten 4 Schlafzimmer haben. Das habe ich nicht gemacht, weil wir mit dem Copan ursprünglich etwas schaffen wollten, was es in Brasilien nie gegeben hatte und bis heute nicht gibt. Ein Gebäude, in dem Menschen aus allen sozialen Schichten leben und sich begegnen. Menschen aus der oberen und unteren Mittelschicht, Studenten, Einzelpersonen und große Familien. Aber als der Verkauf begann, ist etwas passiert, was niemand vorausgesehen hatte. Das Gebäude wurde überall gefeiert. Oscar Niemeyer war durch Brasília berühmt geworden. Und die Leute fingen an, 4, 5, 6 bis zu 10 der kleinen Studios zu kaufen. Mit der Folge, dass die untere Mittelschicht, für die diese Studios vorgesehen waren, leer ausging. Heute gibt es nur eine Klasse im Copan, die obere Mittelschicht. Die Lage ist fantastisch. Hier hat man so viele Möglichkeiten. Das habe ich von Anfang an gemocht. Dafür bin ich gemacht. Nicht für das Leben auf dem Land. Ich möchte fühlen, wie das Leben pulsiert hier im Zentrum. Zu sagen, dass ich im Copan wohne, macht mich stolz. Gilda D'Almeida, 78 Jahre alt, roter Pagenkopf, faltenfreies Gesicht. Sie wohnt im 24. Stock von Block D des Copan. Vor kurzem hat sie ihre Wohnung von einer Innenarchitektin neu designen und einrichten lassen. Möbel, Wände und Böden sind in Weiß und Creme gehalten. Alles ist sauber und flusenfrei. Donna Gilda sitzt am Esstisch, aufrecht und gebieterisch, während ihre Haushälterin nebenan für noch mehr Ordnung sorgt. In 1968 Im Jahr 1968 haben mein Mann und ich geheiratet. Damals war das noch so, dass man sich kennenlernt und sofort an Heirat denkt. Im Copan waren ein paar Blöcke bewohnt. In anderen wurde noch gebaut. Wir haben uns für eine Wohnung in Block A entschieden. Zwei Jahre später wurde Block D fertig. Wir haben uns diese Wohnung angesehen und uns sofort in sie verliebt. Und so haben wir die Wohnung in Block A verkauft und uns hier eingerichtet. Condomínio Copan? Condomínio Edifício Copan, bom dia. Esse aqui é o nosso refeitório. Os nossos funcionários têm biblioteca. Das ist die Verwaltung. Hier schlägt das Herz des Copan. Wir haben mehr als 100 Angestellte. Es gibt Kaffee rund um die Uhr. Der Kaffee, weil hier rund um die Uhr gearbeitet wird. Auf diesen Monitoren kontrolliere ich alles. Hier, der Hydraulikraum. Da die Generatoren. Meine Telefonzentrale. Und die Tiefgarage. Ich begleite jeden, der sich dort unten bewegt. Jedes Auto, das rein oder rausfährt. Und hier die Ladenzeile. Wie alles im Copan überwache ich sie mit etlichen Kameras. Mais uma foto que vai para uma parede, para uma casa. Está pronta? Pronta para ir. Das ist ein Foto, das ich verkauft habe. Ich verpacke es und schicke es dem Käufer. Ich habe es aus einem Hubschrauber gemacht, als ein Vorhang vors Copan gezogen wurde, weil sich so viele Mosaikfliesen gelöst hatten. Gleich in der ersten Woche. Ich wollte den Moment einfangen, bevor der Vorhang verwittert. Renato de Sousa, angegraute Haare, Ziegenbart. Er ist Fotograf. Spezialisiert auf Landschaften und Architektur. Er lebt in Block B des Copan und betreibt in der Ladenzeile im Erdgeschoss eine Galerie. Das Foto ist inszeniert. Ich wollte genau dieses Licht, damit von den anderen Gebäuden kein Schatten aufs Copan fällt. Das hast du nur um 2 Uhr nachmittags. Ich nenne es die blaue Phase des Copan. Die Ladenzeile, aufgenommen von einer anderen Kamera. Hier die 6 Eingänge ins Copan. Ah, der Postbote. Wir kriegen pro Tag 3000 Sendungen. Und wir haben eine eigene Postleitzahl. Hier der Hintereingang. Und die Terrasse ganz oben. Ohne Begleitung kommt man da nicht rauf. Condomínio Edifício Copan. Bom dia. Tem uma sala de segurança. Agora, cada portaria... Außer dieser Sicherheitszentrale hat jeder Pförtner ein Monitorsystem für seinen Block. Wir sehen alles, was im Copan vorgeht, in den Aufzügen, auf den Fluren. Wie viele Kameras wir haben, sage ich nicht, aus Sicherheitsgründen. Aber wenn irgendjemand irgendwo niest, wünsche ich Gesundheit. Okay, está pronta? Als es gebaut wurde, war das Copan das wichtigste Gebäude der Stadt, etwas ganz Neues. Fabia Parera, Journalistin. Lockige, schulterlange Haare, ernster Gesichtsausdruck. Sie lebt in Block B und ist Renato de Sousas Lebensgefährtin. Aber schon bald nach der Fertigstellung entstand im Stadtteil Paulista ein neues Finanzzentrum. Die großen Unternehmen zogen dorthin, die Innenstadt verkam. Und mit ihr das Copan. Viele Bewohner zogen aus, gesellschaftliche Außenseiter ein. Prostituierte, Drogendealer, andere Verbrecher. Ich erinnere mich in dieser Zeit, zum Beispiel, ter aparelho telefônico. Ich erinnere mich an eine Begebenheit aus meiner Studienzeit in den 70ern, als ich noch in Block B gewohnt habe. Meine Nachbarin hatte Telefon. Das war ungewöhnlich, das konnte sich damals kaum jemand leisten. Allein der Anschluss kostete $2,000. Eines Tages musste ich dringend telefonieren. Ich klopfe bei ihr an. Sie öffnet die Tür, mehr nackt als bekleidet. Ich bin im Boden versunken. Aber klar, sie war eine Prostituierte. Sie brauchte Telefon. Sie hatte das Geld dafür. Wenn so etwas heute noch im Copan existiert, dann viel diskreter. Aber damals geschah es vollkommen offen. Die Leute hatten Angst. Wo ich wohne, in Block B, sind die Korridore sehr lang und sie beschreiben eine Kurve. Die Freundin meines Cousins hat damals hier gelebt. Sie hat mir erzählt, dass die Leute ihren Müll auf den Flur statt in die Mülltonnen gebracht haben. Oder sie haben ihn einfach aus dem Fenster geworfen. Und wenn die Freundin meines Cousins ihre Wohnung verlassen musste, ist sie zu den Aufzügen gerannt. So groß war ihre Angst. Während der Militärdiktatur haben sich hier viele politische Flüchtlinge versteckt. Vor allem als Teile des Copan noch im Bau waren. Aber auch später, als viele Wohnungen leer standen. Es gab hier ein konspiratives Netzwerk. Die Regimegegner wurden von einer Wohnung zur anderen geschleust und von einem Stock in den nächsten. Bis ein bestimmter Bewohner des Copan davon erfuhr und der Geheimpolizei von dem Netzwerk berichtete. Der Niedergang war wirklich schlimm. Das Gebäude ist von innen verfallen. Sein Ruf war so schlecht, dass ich auf Fragen, wo ich wohne, nur noch gesagt habe, an der Kreuzung Ipiranga und São Luís. Die Rettung haben wir nur Dono Afonso zu verdanken. Veja bem, ninguém trabalha sozinho, né? Nós temos uma equipe de conselheiros. Niemand arbeitet allein. Ich hatte Verbindungen, sehr gute Verbindungen. Und mit der Zeit habe ich eine Organisation aufgebaut, die dem Copan einen anderen Horizont eröffnet hat. Aber es war nicht leicht, die Prostituierten loszuwerden und die Leute, die sich von Drogen angezogen fühlen. Letztlich war es eine Frage der Autorität. Heute kennt jeder im Copan, ob Eigentümer oder Mieter, die Grenzen seiner Privatsphäre. Wir überwachen alles, auch die Flure vor den einzelnen Wohnungen. Die Kameras hier im Copan. Die gibt's doch auch anderswo, egal wo du hingehst. Sie gehören zum Leben in einer großen Stadt. Auch auf der Straße. Mir fallen sie gar nicht auf. Ich lebe mein Leben, egal ob da Kameras sind oder nicht. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wenn sie dich stören, was willst du machen? Ich mache mir darüber keinen Kopf. Du hast sie hier wirklich überall. In der U-Bahn, in Banken, Einkaufszentren, überall, in jedem größeren Gebäude. Das ist typisch für Sao Paulo. In dieser Stadt gibt es sehr viel Gewalt. Die Kameras vermitteln den Menschen ein Gefühl von Sicherheit. Essas câmeras de segurança que estão por aí, né? Die Sicherheitskameras analysieren doch nicht, was vorgeht. Sie zeichnen nur auf, aber reagieren nicht. Es braucht immer noch einen Menschen, der sich das ansieht und entscheidet, was notwendig ist. Jean-Claude Bernadet, Jahrgang 1936. Klein, hager und weißhaarig. Von Beruf Filmwissenschaftler und Drehbuchautor. Jean-Claude Bernadet ist Franzose, aber in Brasilien aufgewachsen. Während der Militärdiktatur von 1964 bis 1985 war er als Linker mit Berufsverbot belegt. Er wohnt in Block C des Copan. As câmeras são baratas. Então, tudo bem, entendo. Kameras sind billig, billiger jedenfalls als Menschen. Menschen beziehen ein Gehalt, sie bekommen Weihnachtsgeld, sie nehmen Urlaub. Von diesen Kosten möchten sich die Eigentümer befreien, damit das Hausgeld sinkt. Außerdem könnten diese Menschen direkt auf Geschehnisse reagieren, Kameras eben nicht. Aber die Frage bleibt, was passiert mit den Daten? De forma que no Copan, porque esse é problema que já foi tratado por candidatos, não é? Das ist geheim. Sagen wir, die Daten werden für immer gespeichert. Und wenn die Polizei mich um irgendeine Information bittet, kann ich ihr helfen. Eu ouvi dizer. ser visto che ele teria sido informante da polícia. Mas como simplesmente ouvi. Man munkelt, dass Dono Afonso während der Diktatur der Informant im Copan gewesen sein soll. Ich habe eine Person, die das verbreitet, nach Beweisen gefragt, aber diese Person sagte, dass sie es auch nur von anderen gehört hatte. Auf der anderen Seite wird in einer Diktatur starker Druck auf Menschen ausgeübt, ihre Nachbarn oder Kollegen auszuspionieren. Deshalb tue ich mich schwer, Menschen automatisch für etwas zu verurteilen, was sie damals getan haben mögen. Was Dono Afonso angeht, auf Gerüchte gebe ich nichts. Ich schaue auf seine Amtsführung. Und die ist ehrlich und korrekt. So, jetzt mache ich eine Inspektion durchs ganze Gebäude. Das ist meine tägliche Routine. Guten Tag. Machen Sie einen Spaziergang. Ihr Ehemann? Sehr erfreut. Im Copan leben rund 5000 Menschen. Damit läge es in der Liste der größten Städte Brasiliens auf Platz 457. Im Grunde ist das Copan eine kleine Stadt. Mit den Problemen, die Städte nun mal haben. Verkehr zum Beispiel. Die Straßen und Buslinien einer Stadt sind unsere Gänge und Aufzüge. Dienstleistungen wie die Wasserversorgung müssen funktionieren. Und wie in jeder Stadt gibt es Gefahren, die man immer wieder aufs Neue abwehren muss. Ständig versuchen Verbrecher, im Copan Fuß zu fassen. Aber sie schaffen es nicht. Sie haben mich oft bedroht und tun es immer noch. Ich bin vorsichtig. In meinem Schrank habe ich eine kugelsichere Weste. Die Kameras sind relativ neu. Als ich vor 10 Jahren ins Copan gezogen bin, gab es sie noch nicht, zumindest nicht so viele. Von Besuchern wurden auch keine Fotos gemacht. Das ist auch neu, eine von vielen Sachen, die ich kritisch sehe. Maria Delgado, Jahrgang 1984, Innenarchitektin von Beruf. Die gebürtige Portugiesin besucht eine private Weinprobe in Block D. Sie selbst lebt in Block A des Copan. In meinen Augen hat Dono Afonso einen sehr begrenzten Horizont. Seine Ansichten widersprechen Oscar Niemeyers Vision. Das Copan sollte ein offenes Gebäude werden, innerhalb der Stadt und als Teil der Stadt. Aber Dono Afonso schließt einen Gemeinschaftsbereich nach dem anderen. Zuletzt sogar die Stellplätze für Fahrräder in der Garage. Die Geschichte des Copan bedeutet ihm nichts. Er ist ein Mann der Rechten, dessen Ansichten nicht zum Copan passen. Eu devo reconhecer que sim, que eu fico incomodado. Foram registrados recentemente todos os moradores do prédio. Tem que declarar lá na administração. Natürlich sind viele Neuerungen lästig. Jetzt muss man sogar Mitbewohner bei der Verwaltung anmelden, auch kurzfristige. Ein Freund hat mal ein paar Wochen bei mir gewohnt. Ich hatte ihn nicht angemeldet und eines Tages wollte der Pförtner ihn nicht reinlassen. Ich musste persönlich mit ihm in der Verwaltung vorsprechen. Ich verstehe diese Vorschrift angesichts der Probleme, die es im Copan gegeben hat. Aber sie erinnert mich doch an die Jahre der Diktatur. Damals musste man sich bei der Polizei anmelden, sobald man mehr als 2 Nächte irgendwo blieb. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe die offizielle Anmeldung mit allen erforderlichen Daten ausgefüllt. und zusätzlich eine zweite, ironische. Mit seiner Größe, seinem Gewicht, wo er geboren wurde, dass er schreibt und Musik macht. Die Verwaltung hat nicht darauf reagiert, aber mir hat es Befriedigung verschafft. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ja, das ist schön. Die Dachterrasse. Sie ist immer noch Gemeinschaftsbereich, aber man darf sie nur noch mit Sondergenehmigung betreten. Die Leute haben Sachen runtergeworfen. Es gab Selbstmordversuche. Deshalb mussten wir den Zugang einschränken. Nós tivemos muito problemas antes. Tinha problema de droga, e problema de topless. Wir hatten ständig Probleme mit Drogen, mit Frauen, die sich oben ohne gesund haben, völlig verantwortungslos sowas. Aber damit habe ich Schluss gemacht. Die Eigentümerversammlungen unterstützen meinen Kurs. Ohne diese Unterstützung würde ich nicht weitermachen. Er ist seit mehr als 20 Jahren an der Macht. Das mutet nicht nur diktatorisch an, er herrscht hier auch wie ein Diktator. Ich finde diesen Vergleich sehr zweifelhaft. Wer hat denn schon mal in einer Diktatur gelebt? Wer sowas sagt, hat keine Ahnung. Eine Diktatur ist was ganz anderes. Natürlich gibt es hier eine gewisse Befehlsordnung, aber die braucht jede Organisation. Und klar, Sicherheit ist ein großes Thema, gerade in diesen paranoiden Zeiten. Von Dono Afonso werden Lösungen erwartet. Er muss ständig Brände löschen. Trotz allem unterstütze ich seine Politik. Ich weiß, dass ihn viele zu autoritär finden. Sie sehen ihn als unseren Bürgermeister. Seine Entscheidungen mögen manchmal autoritär sein, aber man muss sehen, wie es vor ihm hier zugegangen ist. Die Verwahrlosung damals, das können sich viele nicht vorstellen. O prédio é uma degradação única. Wir waren einmal auf einer Eigentümerversammlung. Ich glaube zweimal. Aber was sollen wir da? Klar, man kann sagen, was man denkt. Aber alles ist schon vorher beschlossen. Da gehen nur die Älteren hin. Junge Leute wie wir sind in der Minderheit. Wir können nichts machen. Es gibt nur einen Kandidaten, der wird immer wieder gewählt. Und er diktiert die Bedingungen, zu denen er weitermacht. So extrem ist das auch nicht. Ich sollte mich zur Wahl stellen. Mach das. Wir müssen das gut vorbereiten, so lange bleibt es geheim. Was für ein Privileg, hier oben auf der Dachterrasse zu stehen und diesen Blick zu genießen. Ich bin glücklich, weil hier gute Arbeit geleistet wird. Es wäre gut, wenn es mal eine Opposition gäbe. Immer nur ja, ja, ja, ist schlecht. Andererseits leiste ich exzellente Arbeit. Niemand könnte es annähernd so gut wie ich. Er hat das Gebäude wieder auf Vordermann gebracht. Er zeigt der Welt, welche Bedeutung dieses Werk von Oskar Niemeyer hat. Heute wollen alle im Copan leben. Dadurch ist der Wert der Wohnungen gestiegen. Vor seiner Zeit waren sie praktisch nichts wert. Heute kostet ein Apartment wie meins weit mehr als 1 Million Reais. Rund 270.000 Euro. E hoje em dia esse apartamento tá valendo mais de 1 milhão. Olha, ultimamente não temos oposição. Im Kopan gibt es keine Opposition. Es braucht auch keine. Alles ist gut. Estão sendo bem direcionados. Este é um problema. Nós consideramos que o Afonso é eterno. Ein Problem haben wir doch. Wir glauben, dass Dono Afonso ewig ist. Ich bin 80, ich habe ihn neulich gefragt, Dono Afonso, werden Sie auch mit 80 noch weitermachen? Seine Antwort lautete, solange meine Politik unterstützt wird, werde ich bleiben. Meine Unterstützung hat er auch weiterhin. Ah. Gut. Edificio Copan. Leben im größten Wohnhaus der Welt. Ein Feature von Tom Noga. Das Copan ist wirklich ein schönes Gebäude. Mir gefällt alles daran, auch heute noch, ohne Zweifel. Es sprachen Wolfgang Rüther, Maja Bothe, Camilla Renschke, Justine Hauer, Frank Meyer, Volker Risch und Jonas Beck. Übersetzungen Thais Seanoga. Ton und Technik Ernst Hartmann und Angelika Bruchhaus. Regie Fabian von Freyer. Redaktion Klaus Pilger. Die Recherchen für dieses Feature wurden durch ein Stipendium der Filmstiftung NRW gefördert. Produktion Deutschlandfunk 2016.